Frühstücken wie ein Kaiser, Mittagessen wie ein König und Abendessen wie ein Bettler. Dieser Spruch aus Omas Zeiten gilt auch heute noch als Faustregel, wenn es um unsere Essgewohnheiten geht. Darüber, was nun wirklich an dem Sprichwort dran ist, und über einige andere Fragen rund um die Ernährung werde ich mit dem heutigen Gast der Sendung, Frau Bettina Starke, sprechen. Frau Starke ist Ernährungsberaterin und geht in ihrer beruflichen Praxis bereits seit mehr als 10 Jahren tagtäglich der Frage nach, was für unseren Körper am besten ist. Wie immer freue ich mich auf Ihre Fragen und Kommentare, liebe Hörerinnen und Hörer. Posten Sie diese einfach auf unserer Fanpage. Im Laufe der Sendung werde ich einige der Fragen direkt an Frau Starke richten. Herzlich willkommen im Studio, Frau Starke. Hallo, guten Tag. Ich habe mich sehr über Ihre Einladung gefreut und bin gespannt auf die ersten Fragen. Ja, ich sehe gerade, dass sich schon die ersten Hörer auf unserer Fanpage zu Wort gemeldet haben. Und hier kommt auch gleich die erste Frage. Martina Reinhardt würde gerne wissen, was Sie denn beruflich genau zu tun hätten. Vor allem jetzt, da es doch so viele Online-Ratgeber gäbe und man sowieso alles selbst im Internet herausfinden könne. Diese Frage brennt anscheinend vielen auf der Zunge, wenn sie erfahren, was ich beruflich mache. Viele meinen, dass ich meinen Lebensunterhalt mit Kenntnissen und Lebensweisheiten verdiene, die heutzutage schon Kindergarten- und Grundschulkindern vermittelt werden und überall im Netz nachgelesen werden können. So einfach ist das aber nicht. Es mag ja stimmen, dass im Internet alle möglichen Informationen kursieren. Fertige Ernährungspläne, Diätvorschläge, gesunde Kochrezepte, Tipps zum Abnehmen und so weiter. Wenn man aber genauer hinschaut, ist es ein unüberschaubarer Dschungel an Informationen. Hinzu kommt auch, dass viele der Informationen in Widerspruch zueinander stehen. Man gewinnt schnell den Eindruck, dass jeder etwas anderes sagt, jede Zeitschrift sowieso etwas anderes propagiert und dann kommt auch noch Dr. Google und macht das Informationschaos perfekt. Die größte Schwierigkeit liegt aber darin, dass es bei den meisten Angeboten an der individuellen Differenzierung fehlt. Will heißen, was bei der einen Person Früchte trägt, ist bei jemand anderem nicht zielführend. In der Hinsicht ist natürlich eine qualifizierte, individuelle und persönliche Beratung sicherlich von Vorteil. Ein Online-Formular mit ein paar allgemeinen Fragen zum Anklicken kann sicherlich weder die persönliche Anamnese noch eingehende Beratungsgespräche ersetzen. Sie sprechen von einer qualifizierten Beratung. Was steckt denn genau dahinter? Wie wird man qualifizierter Ernährungsberater? Der Beruf Ernährungsberater ist kein geschützter Beruf. Praktisch kann also jeder diesen Beruf ausüben. Nicht jeder verfügt aber über die erforderliche Qualifikation. Ich zum Beispiel habe ein Bachelorstudium im Fach Ernährungstherapie und Beratung abgeschlossen. Zu meiner Ausbildung gehörte auch, eine Zeit lang in einer Klinik für Krebskranke zu arbeiten, wo ich die theoretischen Kenntnisse direkt in die Praxis umsetzen konnte. Dort ist mir klar geworden, wie wichtig es ist, sich für jeden einzelnen Patienten ausreichend Zeit zu nehmen und ihm die volle Aufmerksamkeit zu schenken. Mit der Wahl der richtigen Diät kann man zum Beispiel den Erfolg einer Krebstherapie unterstützen. Ah, das ist interessant. Ganz entgegen der allgemeinen Vorstellung verbringe ich in meinem Berufsalltag also weniger Zeit damit, Menschen zu beraten, die einfach ein paar Kilos zu viel auf die Waage bringen und damit nicht so ganz ihrem erträumten Schönheitsideal entsprechen. Auch wenn ich damit die Abnehmwünsche der Menschen auf gar keinen Fall kleinreden möchte, denn für viele Menschen ist Übergewicht ein sehr ernstzunehmendes gesundheitliches Problem. Dies gilt insbesondere dann, wenn es in seiner stärkeren Ausprägung, also als Adipositas, auftritt, die im Volksmund auch als Fettleibigkeit oder Fettsucht bezeichnet wird. Seit Jahren schlagen die Gesundheitsexperten und Ärzte Alarm und aus Sicht einer Ernährungsberaterin muss ich leider sagen, zu Recht. Denn mittlerweile geht man davon aus, dass über die Hälfte der Deutschen an Übergewicht leidet und 24% der Bevölkerung als adipös angesehen werden müssen. Lediglich ein Drittel der Erwachsenen sind normalgewichtig. Dabei muss man auch bedenken... Entschuldigung, darf ich Sie hier kurz unterbrechen? Ich lese gerade in den Kommentaren, dass den Hörern nicht ganz klar ist, wo denn eigentlich die Grenze zwischen Normal- und Übergewicht zu ziehen sei und in welchen Fällen eine Fettleibigkeit diagnostiziert werden muss. Normalerweise richten wir uns, zumindest als erste Orientierung, nach dem Body Mass Index. Den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation WHO zufolge unterscheidet man je nach Wert verschiedene Schweregrade des Körpergewichts, von Untergewicht bis hin zu Adipositas des dritten Grades. Adipositas des dritten Grades heißt, dass man sehr stark übergewichtig ist, also Gefahr läuft, eine Folgeerkrankung zu entwickeln. Body Mass Index. Was genau muss man sich darunter vorstellen? Der Body Mass Index, der BMI, gibt das Verhältnis des Körpergewichts zur Körpergröße an. Im Grunde kann jeder den eigenen BMI nach einer sehr simplen Formel errechnen. Man muss das Körpergewicht in Kilogramm durch das Quadrat der Körpergröße in Metern teilen. Bei meiner Größe, ich bin 1,76 und meinem Gewicht von etwa, das weiß ich jetzt nicht so genau, aber normalerweise wiege ich so um die 60 Kilo, käme ich auf einen BMI von 19,5. Das würde heißen, dass ich normalgewichtig bin. Ab einem BMI von 25 geht man, zumindest für jüngere Personen bis 45, von einem leichten Übergewicht aus. Ab einem Alter von 45 Jahren liegen die Werte ein bisschen höher, also auf das Alter und auch auf das Geschlecht sollte man bei der Berechnung zusätzlich auch noch achten. Das klingt ja doch einigermaßen kompliziert. Ja, man darf wirklich nicht vergessen, dass es nur ein Richtwert zur Orientierung über ein eventuelles Unter- oder Übergewicht ist. Wenn wir jetzt aber von dem Grenzwert 25 ausgehen, dann geht es schrittweise weiter. Ab einem BMI-Wert von über 30 spricht man von einer Adipositas des ersten Grades. Eine Adipositas des dritten Grades tritt auf, wenn der BMI höher als 40 ist. Für mich würde das zum Beispiel bedeuten, dass ich mindestens 125 Kilogramm auf die Waage bringen müsste. Das wäre sicherlich nicht nur ein unschönes Gefühl für mich. Es würde auch eine enorme psychische Belastung bedeuten und könnte sogar zu sozialer Ausgrenzung führen. Außerdem würde ich nach all dem, was wir bis heute über die Zivilisationskrankheiten in Erfahrung gebracht haben, einer Hochrisikogruppe angehören, die für Herz-Kreislauf-Probleme, Bluthochdruck, Diabetes Typ 2, ja, sogar für Krebserkrankungen besonders anfällig wäre. Für Patienten mit starkem Übergewicht ist es entscheidend, das Körpergewicht zu reduzieren und eine dauerhafte Ernährungsumstellung ist dabei unabdingbar. Die Ernährungsplanung ist insofern ein wichtiger Bestandteil der Therapie und erfolgt im Regelfall in Absprache mit einem Arzt. Im Extremfall ist sogar eine stationäre Behandlung notwendig. Auch in der Klinik stehe ich den Patienten beratend zur Seite. Das hört sich tatsächlich alles nach einer sehr ernstzunehmenden Krankheit an. Aber was kann man denn tun, damit es nicht so weit kommt? Auch diese Frage wurde schon mehrfach gepostet. Es gibt eine ganze Reihe von vorbeugenden Maßnahmen, die jeder ergreifen kann. Präventionsprogramme mit einer umfassenden Ernährungsberatung finden bei der Bevölkerung immer größeren Anklang. In den letzten Jahren erregt das Thema gesunde Ernährung zunehmend auch das öffentliche Interesse, und das ist gut so. Denn eine ausgewogene Ernährung trägt maßgeblich dazu bei, die Vitalität zu fördern und die Gesundheit zu erhalten. Und genau darin liegt ja der Sinn der Ernährungsprävention. Allerdings muss man auch sagen, dass wir, ich meine damit die gesamte Bevölkerung, in dieser Hinsicht heute schon viel bewusster leben als früher. Viele Menschen scheuen heutzutage unabhängig von ihrem Alter weder Kosten noch Mühen, die eigene Fitness und Gesundheit zu verbessern. Fit und gesund zu sein ist heute einfach in. Eine professionelle Ernährungsplanung und eine begleitende Beratung sind da sehr förderlich. In diesem Zusammenhang fragt gerade Matthias Brandl, ob Sie vielleicht sagen könnten, was so eine Beratung kostet. Das kann ich leider nicht so pauschal beantworten, nicht mal schätzungsweise. Denn jeder Fall ist, wie gesagt, sehr individuell und so werden auch die Kosten berechnet. Die gute Nachricht ist aber, dass die Kostenübernahme für eine medizinische Ernährungsberatung, zumindest was die gesetzlichen Krankenkassen angeht, eindeutig geregelt ist. In der Regel bekommen die Versicherten einen Zuschuss von bis zu 85% der Kosten. Der Höchstbetrag, der erstattet wird, schwankt von Kasse zu Kasse. Um Missverständnisse auszuschließen, würde ich auf jeden Fall empfehlen, eine klare Absprache mit der Krankenkasse zu treffen, bevor man so eine Beratung in Anspruch nimmt. Und hier noch eine letzte Frage vor unserer Pause. Wie lange dauert so eine Beratung normalerweise? Der normale Ablauf einer Beratung in der Gesundheitsprävention umfasst mehrere Schritte. Der Erstkontakt, gleich ob dieser telefonisch oder per Mail erfolgt, ist kostenlos und unverbindlich. Ich lasse mich über die Ziele und die persönliche Situation informieren und dann vereinbart man gemeinsam das weitere Vorgehen. Anhand der ersten Informationen kann ich dem Patienten einen Kostenvoranschlag schicken, den man dann bei der Krankenkasse einreichen kann, um einen Antrag auf Kostenübernahme zu stellen. Darauf folgt ein Anamnesegespräch, das in der Regel etwa 60 Minuten dauert. In dem Gespräch werden verschiedene Daten erfasst, die einen wichtigen Ausgangspunkt für die Beratung bilden. Dabei geht es vor allem um die Ernährungs- und Lebensgewohnheiten, daneben aber auch um Vorerkrankungen oder Unverträglichkeiten von bestimmten Lebensmitteln. Anfangs sollen die Patienten auch ein 7-Tages-Ernährungsprotokoll führen. In den Folgeberatungen wird dann eine Strategie für eine Ernährungsumstellung festgelegt. Diese umfasst zum Beispiel die Auswahl der Lebensmittel, die Erstellung und Kontrolle eines bestimmten Tagesablaufs oder die Auswertung des Ernährungsprotokolls, also alles, was zur Sicherung der Ernährungsumstellung dienen soll. Zum Schluss der Beratung gibt es noch ein Abschlussgespräch, in dem die Erfahrungen bei der Umsetzung der Maßnahmen einschließlich kleinerer und größerer Erfolge und Schwierigkeiten besprochen und langfristige Ziele festgelegt werden. Frau Starke, wir müssen jetzt eine kurze Pause machen. In 5 Minuten, gleich nach den Tagesnachrichten, sind wir für Sie wieder da, liebe Hörerinnen und Hörer. In der Zwischenzeit lesen wir mit Frau Starke noch einmal ganz genau Ihre Kommentare und suchen einige Fragen aus, die wir nach der Pause besprechen werden.